Es war genau 3 Tage nach Johnnys Rückkehr aus Palermo. Matt glänzte der Lauf von Johnnys Gewehr im flackernden Schein der Neonröhren. Diesmal gehörst du mir, krächzte Johnny. Dann legte er an, zielte genau und eiskalt drückte er ab. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up, cause that's your birthday. We gon' party like